Kapitel 5 Aufgabe 5.1 B1 Simone Schmidt ist Trainee bei der Firma Hammer GmbH. Der Personalleiter, Herr Grimm, erklärt ihr den Ablauf ihres Trainee-Programms. Sehen Sie sich das Organigramm aus A1 an. In welchen Abteilungen soll Frau Schmidt arbeiten? So, Frau Schmidt, hier ist das Organigramm unserer Firma. Wie Sie sehen, wird die Firma von einer Geschäftsführung geleitet. Unser Geschäftsführer heißt Dr. Schwarz. Organisatorisch ist die Firma in 7 Hauptbereiche aufgeteilt. Das sind Vertrieb, Produktion und so weiter. Ja, genau. Und einige Bereiche sind in verschiedene Abteilungen aufgeteilt? Ja, richtig. Der Bereich Vertrieb zum Beispiel umfasst die Abteilungen Marketing und Werbung, den Außendienst und den Innendienst. Zum kaufmännischen Bereich gehören die Abteilungen Rechnungswesen und Buchhaltung, Materialwirtschaft und Logistik sowie die Lagerhaltung. Aha, und wo arbeite ich? Sie arbeiten bei uns in 3 Abteilungen. So bekommen Sie einen guten Überblick über die Firma und die verschiedenen Abteilungen. Zuerst arbeiten Sie 3 Monate im Vertrieb. Die Leiterin dort ist Frau Suter. Am Anfang arbeiten Sie im Innendienst. Dort unterstehen Sie Frau Peer. Frau Peer, P-E-E-R? Ja, genau. Die nächsten 3 Monate verbringen Sie in der kaufmännischen Abteilung. Und wer ist dort der Chef? Unser kaufmännischer Leiter ist Herr Knupfer. Sie fangen in der Abteilung Materialwirtschaft und Logistik an. Der Abteilungschef ist Herr Leuenberger. Und danach? Die letzten 4 Wochen sind Sie in der Produktion. Der Produktionschef ist Herr Neuenschwander. Wie schreibt man den Namen? N-E-U-E-N-S-C-H-W-A-N-D-E-R. Neuenschwander. Ja, prima. Das hört sich alles sehr gut an. So lerne ich verschiedene Bereiche kennen und erfahre etwas über die Tätigkeiten und Anforderungen an die Mitarbeiter. Jetzt muss ich mir erstmal die Namen merken. Das wird schon.